Vielen Dank, Jens. Und auch die Musik. Und sehr schöne Lieder. Ich bin auch ein bisschen bewegt oder emotional, vielleicht heute Morgen einfach auch. Auch durch das, was geschieht in der Ukraine. Ich habe von meinem Bruder, er ist mit einer Polin verheiratet, habe ich gestern auch Bilder bekommen, einfach von diesem Schrecken. Bilder, die man in den Nachrichten nicht sieht, also ganz schlimme Dinge. Soldaten, die verstückelt da liegen, junge Männer mit eingeschossenen Schädeln. Einfach schrecklich. Und wir sind manchmal hier und wir sehen diese Dinge, aber es berührt uns viel zu wenig. Und gestern, als ich das gesehen habe, habe ich einfach gemerkt, das ist da, wo Gott fern ist, da ist einfach nur Schrecken. Und das, was wir erleben in dieser Welt, das ist ja nicht nur in der Ukraine, du hast es auch gesagt, es sind so viele Länder, es sind so viele Orte auf dieser Welt, wo Krieg ist, wo Not herrscht, wo Kinder missbraucht werden, wo ganz schlimme Dinge passieren. Wenn wir das wüssten, wir könnten, ich glaube, morgens nicht mehr aufstehen. Aber es zeigt auch, dass eine Welt ohne Gott eben so eine Welt ist, wie wir sie erleben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in dieser Zeit Lichter sind, dass wir in dieser Zeit auf Gott hinweisen, weil da, wo Gott, Gottes Liebe hineinkommt, da geschieht auch, da ist Friede. Er sagt, ich bin der Gott des Friedens. Und nur bei Gott, unserem Gott, gibt es echten, wahren Frieden. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Esra Blaser, ich bin verheiratet mit Tabea. Ich bin aus der Schweiz, das hört ihr. Wir haben, das ist gut. Ja, ja. Wir haben 4 Kinder, die älteste ist jetzt 11, haben wir einen Sohn, also Naima ist die älteste Tochter, 11, wird jetzt 12. Dann Eli ist 10, Ruben 7 und ein Boas, der ist jetzt 5 Jahre. Und wir sind vor 4 Jahren sind wir nach Deutschland gekommen, über verschiedene Länder, also über England, Argentinien, und dann sind wir so nach Deutschland gekommen und sind jetzt seit 4, fast 5 Jahren in Deutschland. Wir arbeiten für ein Missionswerk namens WEC, weltweiter Einsatz für Christus, und wir haben das Haus, Missionshaus Nord übernommen, von Werner und Elke Dietzel. Werner war auch hier, vielleicht kennen die einen Werner auch, ja, genau. Und wir haben diese Arbeit übernommen mit einem anderen Schwerpunkt, und zwar Schwerpunkt Jüngerschaft, weil wir einfach diese Not gesehen haben, dass wir oft Jüngerschaft ausblenden in unserem Leben als Gläubige. Dass wir zwar so Dinge haben wie Evangelisation, und wir machen Versammlungen, wir haben Gottesdienste, wir predigen, aber Jüngerschaft, so wie Jesus das gelebt hat und wie wir das in der Apostelgeschichte sehen, dass das oft fehlt, das Leben wirklich teilen mit Menschen, sie zu begleiten im Glauben, dass sie wachsen können, dran zu bleiben, dass das oft fehlt, das haben wir gesehen auch in der Arbeit. Wir waren 4 Jahre lang mit Drogensüchtigen haben wir gearbeitet, in einem Werk namens Bethel, und haben auch gemerkt, dass gerade wenn solche Leute zum Glauben kommen, dass die wirklich Familie brauchen, die brauchen Begleitung, die brauchen Jüngerschaft, die brauchen jemanden, der mit ihnen diesen Weg geht und ihnen hilft, wirklich im Glauben zu wachsen. Und das ist auch unser Anliegen, Jüngerschaft zu leben. Wenn ihr wollt, gibt es eine Webseite auch von dem Haus, da könnt ihr mal raufgehen. Ephata heißt die Arbeit, ephata-gemeinschaft.org. Und da ist noch was beschrieben, so ein bisschen, was wir machen. Genau, wir nehmen einerseits Leute auf in unserem Haus, begleiten die, im Geistlichen natürlich, aber auch sehr praktischen. Also wir hatten letztes Jahr 4, 5 Leute bei uns im Haus, und 2 davon kamen zu uns, die waren arbeitslos. Denen haben wir dann auch geholfen, sie begleitet, damit sie Arbeit finden, aber auch geistlich wachsen können. Also das umfasst wirklich das Ganze, nicht nur einfach den Bereich jetzt was wir vielleicht geistlich nennen würden, sondern wirklich ganzheitlich. Und dann haben wir auch gleichzeitig haben wir auch Jüngerschaftskurse, also so Seminare, Jüngerschaftsseminare, die wir machen, Jüngerschaftskurse über mehrere Wochen. Jetzt hatten wir im Herbst einen dreiwöchigen Kurs. So eine Pioneer Training School haben wir gemacht, ein englisches Wort, aber eine Jüngerschaftsschule, kann man sagen, so, wo wir junge Leute, also die waren nicht alle jung, aber die meisten, die haben wir dann geschult, sind mit ihnen raus, auch auf die Straße, wir haben auch für Kranke gebetet, wir haben auch das Evangelium, sie haben mit ihnen rausgegangen und sie ihnen beigebracht, wie kann man das Evangelium weitergeben, wie kann man das Evangelium erklären, ganz praktisch. Genau, das war über drei Wochen. Ja, und so sieht die Arbeit aus. Wir wollten uns nicht von Anfang an nicht festlegen. Wir haben gesagt, wir wollen wirklich, dass der Heilige Geist uns führt. Dass wir nicht sagen, ja, wir nehmen nur solche Leute oder wir begleiten nur diese Leute, sondern dass wir offen sind für die Menschen, die Gott uns zuführt und dass wir mit denen diesen Weg gehen. Und nicht programmorientiert. Das ist manchmal einfacher, wenn man programmorientiert arbeitet und sagt, wir haben ein Programm, wir machen das und das und das und das. Aber wir wollen wirklich uns führen lassen, auch vom Heiligen Geist, dass wir merken, wenn eine Person zu uns kommt, was ist bei dieser Person jetzt dran? Muss diese Person das Evangelium hören? Vielleicht ist sie noch gar nicht neu geboren. Vielleicht meint sie, weil sie sagt, ich bin Christ, ja, aber hat vielleicht das Evangelium noch nie wirklich gehört? Oder wo steht diese Person im Glauben? Und was braucht diese Person? Und da wollen wir uns wirklich führen lassen. Da wollen wir offen sein, dass der Heilige Geist uns auch führt. Und die Menschen, die er zu uns führt, dass wir nicht sagen, nee, diese nehmen wir nicht, sondern wenn eine Person kommt und wir merken, hey, ja, die hat Gott jetzt zu uns geführt, dass wir auch offen sind und sagen, ja, kannst auch bei uns wohnen, eine Zeit lang. Wir haben so wir haben gesagt, 6-7 Monate, das ist also das Maximum, weil wir wollen ja, dass die Leute wachsen und dass es dann weitergeht. Nicht, dass die Leute einfach bei uns leben und dann, ja, es ist schön bei euch, Gemeinschaft, bleibe ich, sondern dass das wirklich weitergeht. Genau. Ja, so, dann möchte ich zum Thema kommen heute Morgen. Das Thema ist Christ oder Jünger. Ich weiß nicht, wer von euch war letztes Mal hier, als ich gepredigt habe. Im Herbst war das. Genau, er sagt, kann sich keiner erinnern. Ich weiß, wie das ist mit so Predigten. Man kann sich manchmal nicht mehr erinnern. Aber es war eine ganz wichtige Predigt. Und das sage ich nicht, weil ich sie gepredigt habe, sondern weil es wirklich die Grundlage ist für die Jüngerschaft. Ohne das müssen wir gar nicht anfangen mit Jüngerschaft. Wer weiß noch, was das Thema war, die da waren? Du hast aufgestreckt. Weißt du noch, was das war? Ja, das könnte sein. Es war das Evangelium. Ich habe einfach das Evangelium gepredigt. Das war alles. Und bevor ich gekommen bin, habe ich gedacht, kann ich das machen? Kann ich in eine Gemeinde gehen, die so wie eure Gemeinde eine, was ich wollte sagen, altehrwürdige Gemeinde ist? Genau. Nee, wo man, ja, eine Gemeinde, die schon lange besteht und die haben doch das Evangelium sicher schon gehört, da muss ich sicher nicht hin und das Evangelium predigen. Aber ich habe wirklich gemerkt, auch bei mir selber, wie wenig habe ich das Evangelium gehört in einer Gemeinde. Wirklich. Man spricht dann, okay, man hat Evangelisationen und dann speziell, dann kommt das Evangelium. Aber das Evangelium sollten wir immer und immer und immer und immer wieder bringen. Weil es die Grundlage ist. Die Grundlage unseres Glaubens. Dass wir das Evangelium, nicht, dass wir das Evangelium für uns, wenn wir neu geboren sind, natürlich, dann haben wir das Evangelium verstanden und wir sind neu geboren, wir sind in diesem neuen Leben. Aber auch, dass wir lernen, das Evangelium weiterzugeben. Und ich habe 5 Punkte, habe ich erwähnt, ich habe das so mit einer Blume gemacht, vielleicht erinnern Sie sich jetzt hier ein, weiß ich nicht, so eine Blume war das, so 5 Punkte waren das. Und ich möchte das nochmal kurz durchgehen. Ich hoffe, es ist kurz. Ich war gerade in Afrika und wenn man in Afrika ist und man predigt, dann dauert es manchmal sehr lange. Da muss man Zeit mitbringen. Ich hoffe nicht, dass es heute so lange geht wie in Afrika. Aber genau, aber ich möchte das trotzdem noch machen. Ich möchte das Evangelium noch mal kurz bringen. Also das sind so 5 Punkte. Und wenn wir anfangen, jemandem das Evangelium zu erklären, dann womit fangen wir an? Wer hat da eine Idee? Das ist ganz einfach eigentlich. Mit Jesus, Geburt, Gottes Wort. Noch jemand? Nein, wir fangen an mit dem Wichtigsten, mit Gott. In der Apostelgeschichte 17 sehen wir ein Beispiel von Paulus. Paulus predigt zu Heiden, Heiden wie wir. Und er fängt an damit, von Gott zu reden. Wer ist Gott? Er sagt Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Da ist ein Gott, das ist der erste Punkt. Dem Menschen zu sagen, hey, da ist ein Gott. Da ist ein Gott, der hat Himmel und Erde geschaffen. Ein Gott, der möchte eine Beziehung zu dir haben. Der möchte eine Beziehung mit den Menschen haben. Ein Gott, der möchte dich in seinem Reich haben. Ein Gott, der möchte dein Vater sein. Er ist nicht einfach der Vater aller. Das müssen wir verstehen. Die Bibel sagt, die nicht neu geboren sind, sind Kinder des Zorns. Jesus sagt sogar, ihr seid Kinder des Teufels. Aber er möchte unser Vater sein. Er möchte unser Vater sein. Und er ist Liebe. Aber er ist auch heilig und gerecht. Und das ist das große Problem. Er ist heilig und gerecht. Nicht das Problem bei ihm, sondern das Problem bei uns. Weil wir sind es nicht. Ich bin nicht heilig und gerecht. Und wir auch nicht. Niemand von uns ist heilig und gerecht. Und deswegen haben wir ein Problem. Und dann kommen wir zu dem Problem. Ja, die Sünde. Nicht die Sünde Gottes, sondern die Sünde des Menschen. Der Mensch hat gesündigt. Gott ist nicht das Problem, sondern der Mensch ist das Problem. Und ich denke, wir werden in den nächsten Zeiten vielleicht oft diesen Satz hören, wenn wir mit Leuten sprechen, die Gott nicht kennen, die sagen, ja, aber warum lässt Gott solche Dinge zu wie in der Ukraine? Warum lässt Gott das zu? Und das ist die falsche Frage. Das Problem ist nicht Gott, das Problem sind wir. Das Problem ist unsere Schuld. Die Bibel sagt, wir alle haben gesündigt, jeder von uns hat gesündigt. Und die Bibel sagt auch ganz klar, dass Sünde ist, wenn ich ein Gebot Gottes übertreten, habe ich gesündigt. Das ist wie wenn ich ins Gericht komme. Ich war heute hier unterwegs und das ist eine Strecke von etwa 50 Minuten und ich war ein bisschen knapp dran, ich bin ziemlich gefahren. Aber ich musste immer ein bisschen schauen auf die Blitze, weil ich wollte mich ja nicht noch, dass mich noch so ein Blitzer erwischt. Ja, ihr kennt das. Und dann, oh, ja, ein bisschen runterbremsen. Aber ich wollte nicht zu spät kommen, war ich ein bisschen zügiger unterwegs. Aber wenn es mich jetzt geblitzt hätte, dann hätte ich dem Richter noch lange sagen können, wenn ich viel zu schnell gefahren wäre, ja, ich bin 10 Jahre lang immer korrekt gefahren und jetzt, was nicht stimmt, hätte ich schon gelogen. Aber, und jetzt bin ich einmal, hat es mich erwischt. Jetzt, seien Sie doch nicht so. Dann sagt der Richter, das ist mir egal, wie viel Mal Sie richtig gefahren sind. Jetzt ist es dieses Mal, sind Sie viel zu schnell gefahren und deswegen bist du hier. Oder sind Sie hier, wenn Sie sagen. Und das ist bei Gott dasselbe. Wir haben Gottes Gebot übertreten. Und das müssen wir uns bewusst werden. Wir alle sind schuldig geworden. Jeder von uns hat gelogen. Oder jemand nicht? Jeder. Ich denke, jeder hat gelogen. Jeder hat gemordet. Jesus sagt, Morden fängt schon im Herzen an. Hat jeder getan. Jeder von uns hat gesündigt. Und das ist wichtig, dass wir dieses Thema Sünde den Menschen ganz gut erklären. Wenn wir mit Menschen sprechen, müssen wir ihnen dieses Thema erklären. Was ist Sünde denn überhaupt? Weil viele Menschen, die können das, die wissen nicht, die können nicht mehr sagen, was Sünde ist. Und die verstehen das auch nicht. Und da müssen wir verstehen, dass wir gegen Gott gesündigt haben. Das Problem ist ja, dass wir uns vergleichen mit anderen. Wir sagen, oh ja, ich bin ja nicht so schlimm wie mein Nachbar. Mein Nachbar hat viel schlimmere Dinge getan. Und warum sollte Gott mich jetzt in die Hölle werfen, wenn ich doch gar nicht so schlimm bin? Und der ist viel schlimmer, der war im Gefängnis und so weiter. Und wir vergleichen uns mit anderen Menschen. Aber wir müssen uns mit einem heiligen und gerechten Gott vergleichen. Und dann stehen wir sehr schlecht da. Wenn ich jetzt eine App auf meinem Handy hätte hier und ich könnte ein Foto machen, von deinem Kopf. Und ich würde sehen, jeden Gedanken, den du jemals gehabt hast, jeden schlechten Gedanken, jede schlechte Tat. Und dann würde ich das hier auf dem Beamer, würde ich das nach hinten bringen, dann würde das auf dem Beamer hier zeigen. Wie würdest du dich fühlen? mies. Jeder von uns, der würde wahrscheinlich rausrennen, weil wir würden wahrscheinlich nie wieder zurückkommen. Wenn jeder unsere Gedanken, jeden Gedanken von uns sehen würde. Und so ist es, wenn wir vor Gott stehen. Wir werden wissen, dass jeder von uns schuldig ist. Und das müssen wir den Menschen auch erklären. Wir werden wissen, dass wir schuldig sind. Dass wir, da können wir nicht sagen, ja, aber ich habe auch gute Taten getan. Wir werden für unsere schlechten Taten, für die Sünde, werden wir von Gott verurteilt werden. Und die Konsequenz der Sünde ist der ewige Tod. Ist die Hölle. Und auch wenn das ein unangenehmes Thema ist, wir müssen über dieses Thema reden. Wir müssen über dieses Thema reden, dass Menschen gehen verloren. Das ist nicht einfach ein Witz. Oder das ist ernst, das ist todernst. So wie dieser Krieg in der Ukraine ernst ist, ist es todernst. Und dass wir über dieses Thema reden und den Menschen erklären, hey, Gott möchte das nicht, aber es ist die Konsequenz dessen, dass wir schuldig geworden sind vor Gott. Und auch Krankheit, der physische Tod, Krieg, all dieses Elend ist eine Konsequenz, eine Folge der Sünde. Gott wollte das nie. Aber der Mensch hat sich entschieden, Gott zu misstrauen. Wir kennen die Geschichte. Und dass wir das erklären, das ist ganz wichtig. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Weil Gott nicht möchte, dass wir verloren gehen, hat er Jesus geschickt. Ist er als Gott ist Mensch geworden, um diesen Preis, um diese Schuld zu tragen. Weil er nicht möchte, dass wir verloren gehen. Er liebt uns und das dürfen wir den Menschen sagen. Ja, er liebt uns, er möchte diese Beziehung mit uns haben. Aber diese Sünde trennt uns von ihm. Das ist das Problem. Und deswegen ist es die Sünde, deswegen musste Jesus kommen. Es heißt im Lukas-Evangelium, Jesus kam, um die Sünde, um sein Volk von der Sünde zu befreien. Weil die Sünde das Problem ist, weil die Sünde diese Scheidewand ist, die uns trennt von Gott. Und Jesus ist gekommen, um diesen Preis zu bezahlen. Wie wenn ich im Gericht stehe, wie dieses Bild mit dem Gericht. Ich stehe im Gericht und ich weiß genau, ich kann diese Kaution nicht aufbringen. Das ist viel zu viel Geld. Und der Richter sagt, du kommst dein Leben ins Gefängnis, dein Leben lang, lebenslänglich. Oder du bezahlst 1 Million. Und jeder von uns weiß, oder vielleicht hat jemand 1 Million, aber vielleicht ist es auch 10 Millionen oder 100 Millionen, wie auch immer. Aber wir können es nicht bezahlen. Wir können es nicht bezahlen. Und dann kommt jemand in den Gerichtssaal und bringt uns dieses Geld und sagt, hier, kannst du es haben. Kannst dich freikaufen. Und das hat Jesus getan. Er hat uns freigekauft. Und weil ein Mensch gesündigt hat, muss ein Mensch für die Sünde bezahlen. Das ist ganz ein wichtiges Thema. Gott, Jesus Christus, war 100% Gott, aber er war auch 100% Mensch. Oder ist 100% Gott und war 100% Mensch. Und dass wir das auch sagen, weil das ist ganz wichtig. Gott, Jesus Christus, war Mensch. Er kann fühlen, wie wir, er kann uns nachfühlen. Er weiß, in was für Dinge wir drin sind. Er weiß, wie wir uns fühlen. Er kennt all das. Er kennt Schmerz, er kennt Versuchung, aber ohne Sünde. Er hat keine Schuld getan. Und deswegen konnte er dafür bezahlen. Deswegen konnte er den Weg freimachen zum Vater. Und dann kommt der vierte Punkt. Und diesen Punkt, den lassen wir oft aus. Wir sagen dann als, ja, du musst einfach an Jesus glauben. Du musst einfach an Jesus glauben. Aber die Bibel sagt uns was anderes. Apostelgeschichte 2,38. Apostelgeschichte 2,38 ist die Situation, Petrus predigt, ist mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, alle die 120 Jünger, sie predigen zum Volk und dann sagen sie, was sollen wir tun, ihr Männer? Davor kommt die Predigt von Petrus und er sagt, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und jetzt kommen diese und sagen, was sollen wir tun? Und Petrus sagt nicht, ruft den Herrn an und dann wird er gerettet. Nein, weiß jemand, was er sagt? Ja, was sagt er? Tut Buße und an jeden von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Aha. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Und dies gilt nur den ersten Christen, den ersten Gläubigen? Nein. Allen, so heißt es nachher, jeden und auch uns, die der Herr dazu rufen wird, die jetzt noch in Ferne sind, also auch wir. Das gilt uns allen. Und dieses Bußetun, die Antwort auf Gottes Angebot, fängt an mit Glauben. Die Bibel nennt es, wir sind gerettet aus Glaube. Aber ein biblischer Glaube ist ein Glaube, der in Aktion kommt. Wenn ich glaube, und ich muss glauben, dass ich schuldig geworden bin, deswegen ist es so wichtig, dass wir über Sünde reden. Ich muss glauben, dass ich schuldig vor Gott bin. Und ich muss glauben, dass Jesus diese Schuld bezahlt hat am Kreuz. Aber dieser Glaube, der bleibt nicht einfach stehen, sondern es ist ein Glaube, der jetzt in Aktion kommt. Weil ich das weiß. Es ist wie mit diesem, wenn ich mit Jens unterwegs und ich kenne dich jetzt nicht lange, aber wenn ich dich jetzt jahrelang kennen würde und ich wäre mit dir unterwegs und wir gehen, wir kommen an eine Straße und ich laufe auf diese Straße rauf und dann plötzlich kommt ein Laster von rechts, ich schaue aber links und dann ruft Jens und sagt, Ezra, pass auf, ein Laster! Und ich drehe mich um und sage, hey Jens, ja, danke, hey. Ich glaube, dass du existierst und ich glaube auch, was du sagst. Das stimmt alles, das ist alles gut. Ich kenne dich ja auch eine Zeit, ich weiß, dass das alles stimmt. Und der Laster kommt und hat mir dieser Glaube was genützt? Nein. Und deswegen ist es so wichtig, dass das biblische Glaube eben in Aktion kommt. Und dieses Bußetun, das fängt an mit dem, ich habe verstanden, ich bin auf dem falschen Weg, ich bin schuldig geworden und jetzt kehre ich mich um und jetzt will ich das nicht mehr? Und das ist ganz wichtig bei der Bekehrung, dass wir nicht einfach nur sagen, ja, ein bisschen besser leben, ein bisschen mehr auf Gott ausgerichtet zu sein. Nein, das alte Leben soll fertig sein. Ich will das nicht mehr, was ich vorher gelebt habe. Ich will nicht mehr in diesen Sünden leben. Ich hasse die Sünde, weil die Sünde ist das, was mich trennt von Gott. Und ich wende mich 180 Grad, nicht nur 40 Grad, wenn da der Abhang wäre und ich würde runterstürzen, wenn ich mich nur ein bisschen drehe, dann stürze ich dann doch runter, einfach ein bisschen später. Sondern ich habe verstanden, ich falle in die Tiefe, ich falle ins Verderben und jetzt drehe ich mich 180 Grad und jetzt gehe ich in die andere Richtung und komme zu Gott mit dieser Schuld und sage, Herr, vergib mir, dass ich schuldig geworden bin vor dir. Echte Reue, Buße ist echte Reue. Das bedeutet auch zu vergeben. Jesus sagt, wenn wir nicht vergeben können, kann er uns auch nicht vergeben. Und vergeben heißt nicht, dass ich das gutheiße, was passiert ist. Da mögen viele Dinge passiert sein. Und Missbrauch oder was auch immer, dass man schlimme Dinge erlebt hat vom anderen. Und das ist echte Schuld, die da ist. Aber Vergebung heißt nicht, dass ich das gutheiße. Es heißt einfach, dass ich loslasse und dass ich dieses Gericht Gott übergebe. Versöhnung ist was anderes. Versöhnung braucht es zwei. Aber bei Vergebung ist es einfach, ich lasse los und ich sage, Herr, nicht ich bin der Richter, weil damit setze ich mich auf den Richterstuhl, wenn ich nicht vergebe. Und ich sage, diese Person hat die Hölle verdient. Und das dürfen wir nicht und ist nicht meine Aufgabe. Und deswegen sollen wir vergeben. Deswegen sagt Jesus, wenn ihr das nicht könnt, kann ich euch auch nicht vergeben. Wir müssen loslassen und diese Sache Gott übergeben. Und das ist auch in echter Buße, kommt das vor. Dass wir echt vergeben oder dass wir Dinge wieder in Ordnung bringen. Manche, kennen das Beispiel von Zachäus, wo Jesus sagt, diesem Haus ist heute Heil widerfahren, weil er gemerkt hat, ich habe die Leute betrogen und hat viele Leute betrogen. Dann macht er sein Tresor auf, hat viel Geld da drin und er nimmt das raus und verteilt das wieder, gibt das wieder zurück und gibt sogar noch mehr zurück als das, was er denen gestohlen hat. Das ist auch Buße. Und echte Buße bringt auch echte solche Werke mit sich, dass man merkt, hey, okay, ich habe meinem Nachbar diese 100 Euro gestohlen, ich gebe die wieder zurück. Man kann nicht alles wieder gut machen. Aber es gibt Dinge, die zeigt uns der Heilige Geist. Und das gehört auch zur Buße. Dass wir das in Ordnung bringen. Und dann taufen. Die Taufe gehört genauso dazu. Die Taufe ist nicht einfach nur symbolisch. Die Taufe gehört zur Bekehrung dazu. Und da gibt es ganz viele Stellen. Markus 16. Oder 1. Petrus 3, 21. 2. Petrus 3, 21. Ja, bin ich ganz sicher, erst 2. Petrus. Die Taufe ist auch ein Akt des Glaubens. Ich habe Buße getan und aufgrund dieser Buße gebe ich jetzt mein Leben wie Jesus in den Tod. Ich sterbe mit Jesus und ich komme zu neuem Leben mit Jesus. dann den Heiligen Geist empfangen. Gehört genauso dazu. Und das ist die Antwort, wir können sagen, das ist ein Rettungspaket und das ist die Antwort, die wir Gott geben. Die Antwort auf das, was Jesus getan hat. Die Antwort im Glauben, das ist Glaube in Aktion, hat nichts mit Werke zu tun. Weil ich kann mein Heil nicht erwirken durch Werke. Aber es hat damit zu tun, dass ich Gott vertraue und sage, okay, ich habe verstanden, ich bin schuldig, ich muss umkehren. Jetzt habe ich verstanden, ich bin tot eigentlich. Was machen wir mit dem toten Körper? Der muss beerdigt werden, sonst fängt er an zu stinken. Das ist die Taufe, ist auch etwas, was ich im Glauben tue. Ich lasse mich taufen auf den Namen von Jesus und empfange den Heiligen Geist. Und das ist auch bei Matthäus 18, sehen wir, ja, heißt es, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und da könnte man sich jetzt fragen, ja, warum haben die in der Apostelgeschichte auf Jesus getauft? Das ist eine gute Frage. Die Jünger wussten, wir kehren um, wir tun Buße zum Vater. Wir lassen uns taufen in den Tod und die Auferstehung von Jesus. Und wir empfangen den Heiligen Geist. Da ist die Dreieinigkeit drin. Das ist eigentlich mega logisch. Aber manchmal, das war jetzt sehr schweizerisch, aber manchmal verstehen wir das nicht, weil wir halt diesen roten Faden, wir müssen die heilsgeschichtlich, müssen wir die Bibel verstehen. Und nicht nur einfach Verse herausnehmen und sagen, ah, da steht das, das machen wir so, sondern dass wir das ganze Bild haben. Deswegen ist es auch wichtig, wenn wir die Bibel lesen und gerade wenn wir das Neue Testament lesen, also die Evangelien lesen, dass wir immer vom neuen Bund her denken. Weil da stehen auch Dinge drin, die hat Jesus zu den Juden gesagt, im Alten Testament. Aber wir müssen das auch von dieser Perspektive sehen. Jetzt, Jesus ist verherrlicht. Er ist gestorben, er ist auferstanden, er hat seinen Heiligen Geist gegeben. Wir leben in einem neuen Bund, wir haben ein neues Leben und gewisse Dinge müssen wir so verstehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer im Kontext lesen und diesen roten Faden haben. Und diese Antwort, das müssen wir den Menschen sagen, das ist die Antwort, wenn jemand zu Jesus kommen will, dann ist es eben nicht nur einfach ein Kopfglaube, ich glaube, Jesus ist für mich gestorben, ich bin schuldig, sondern dann ist das die Aktion. Ich tue Buße, Herr, vergib mir meine Schuld, echte Reue zeigen. Es tut mir wirklich leid. Ich merke, diese Sünde, die trennt mich von Gott. Ich will das nicht mehr. Ich hasse das. Ich möchte ein anderes Leben. Ich möchte das nicht mehr tun. Und dann Jesus nachzufolgen, das gehört genauso dazu. Und da werden wir heute noch dazu kommen, zum Christ oder Jünger sein. Genau. Und der letzte Punkt, dieser fünfte Punkt, das ist die Verheißung. Er sagt, er wird die Sünden von uns abwaschen. Ganz klar. Er wird uns ein neues Leben geben. 2. Korinther 5, 17. Wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstanden haben. Jeder, der hier drin ist, der neu geboren ist, sein altes Leben hat nichts mehr mit ihm zu tun. Klar haben wir den Charakter noch und wir sind verschieden individuell. So. Aber was passiert ist in der Vergangenheit, wir müssen uns das so vorstellen, hier ist das Leben. Das ist eine Linie. Leben in Adam. Wir sind hier. Leben in Adam, geistlich tot. Die Konsequenz Hölle. Getrennt sein von Gott. Hier ist die andere Linie. Ewiges Leben. Was ist ewiges Leben? Leben bei Gott. Endloses Leben bei Gott. Sterben, wieder auferstehen. Ja. Gehört alles dazu. Die Bibel sagt, ewiges Leben ist, Jesus Christus ist das ewige Leben. Also wenn Jesus durch seinen Heiligen Geist also in unser Leben kommt, wir sagen ja, wir nehmen Jesus in unser Herz auf. Was eigentlich auch nicht ganz biblisch ist, weil wir nehmen der Heilige Geist kommt in unser Herz. Wir kehren um zum Vater, lassen uns taufen wie Jesus und empfangen den Heiligen Geist. Also wir empfangen nicht Jesus. Aber natürlich ist Jesus, der Heilige Geist und Gott, dasselbe. Aber einfach für das Verständnis. Dann haben wir das ewige Leben in uns. Das ewige Leben ist in uns. Das heißt, ich werde in eine neue, oder das ist die Linie von Adam und das ist die Linie von Jesus, ewiges Leben. Und ewiges Leben heißt, in die Vergangenheit ist es auch ewig. Weil wir haben ja rückwirkend Anteil am Kreuz, an der Vergebung, all diese Sachen. In die Vergangenheit ist es ewig und in die Zukunft ist es ewig. Das bedeutet, dass unsere Blutslinie, wenn wir so wollen, wir haben eine neue Blutslinie und das ist die Linie von Jesus. Und das bedeutet auch, dass wir eine neue Vergangenheit haben. Und jeder, der hier drin sitzt, hat schreckliche oder schlimme oder schwierige Dinge erlebt in der Vergangenheit. Aber diese Dinge müssen uns nicht bestimmen. Weil wir Jesus, weil wir das ewige Leben jetzt haben und wir haben das Leben von Jesus und wir haben Anteil an seinem Leben. Das heißt, diese alten Dinge, und das ist das, was Paulus immer wieder sagt, er sagt, habt ihr vergessen, ihr seid gestorben mit Jesus. Die Sünde hat keine Macht mehr über euch. Es hat auch, was früher passiert ist, soll keine Macht mehr über euch haben und euch bestimmen. Ihr seid Kinder Gottes, ihr habt ein neues Leben. Genau, und da komme ich jetzt zum Thema Christ oder Jünger. Christ oder Jünger, wenn wir neu geboren werden, dann fängt die Jüngerschaft an. Natürlich können wir sagen, es fängt schon vorher vielleicht an. Aber Jüngerschaft, und da werden wir... Ja, neu, ja. Genau, ja, neu geboren. Wir müssen von Neuem geboren werden, das hat Jesus gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus war ja ein frommer Mann. Das lesen wir in Johannes 3, diese Geschichte. Könnt ihr nachlesen. Jesus kam, also Nikodemus kam zu Jesus in der Nacht. Und Nikodemus hat gesagt, ich weiß, dass du von Gott kommst. Also das zeigt, Nikodemus hatte auch einen Glauben. Hatte Glauben an Jesus. Er hat gesagt, ich weiß, dass du von Gott, wir wissen, dass du von Gott kommst. Weil keiner kann solche Wunder tun wie du. Und aufgrund der Wunder hat er auch an ihn geglaubt. Aber dann sagt Jesus zu ihm ganz klar, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, du musst von Neuem geboren werden, aus Wasser und Geist. Da sehen wir auch das Wasser, das gehört dazu, Wasser und Geist. Damit du das Himmelreich siehst. Wir brauchen diese Neugeburt. Und das ist so wichtig und dann fängt diese Jüngerschaft an. Und das Thema Christ-Jünger ist ein wichtiges Thema. Wer hier drin ist Christ? Genau. Warum? Warum? Gehörst du Jesus, ja? Ja? Weil ich ihm vertraue. Amen? Amen? Ja? Verschiedene Aussagen, die alle irgendwie stimmen auch. Wenn wir auf der Straße fragen, treffen wir viele Christen an. Ich sage, sind Sie Christ? Ja. Ja, gibt viele Christen, oder? Jetzt vergesse ich noch meine PowerPoint, das ist immer so, dann gehe ich mal weiter hier. Christen gibt es 2,3 Milliarden. Jetzt muss man sich fragen, sind das wirklich echte Christen? Die Aussagen sind sehr verschieden, da gibt es viele zahlreiche Definitionen. Manche sagen dann, ja, ich wurde in eine christliche Familie geboren, wie die Moslems sagen auch, ich bin Moslem, weil ich bin muslimisch geboren, also bin ich Moslem. Säuglingstaufe, ja, ich wurde in der Kirche getauft, also bin ich Christ. Ich gehe in die FEG Schneverdingen, deswegen bin ich Christ. Kirche, Zugehörigkeit, ich glaube an Jesus, Christus. Das ist noch die, wahrscheinlich die am meisten echt und wahr ist. Jesus Christus ist mein Herr. Aber da müssen wir auch sehen, Jesus sagt auch, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich hineinkommen, sondern wer den Willen des Vaters tut. Also wir sehen, diese Aussagen, die sind alle ein bisschen schwammig. Nicht so ganz klar, was ein Christ ist. Und wir hören viele Aussagen, wenn wir die Menschen fragen. Jesus hat das Wort Christ ja nie gebraucht. Das wissen die meisten, denke ich, da drin. Jesus hat es nie gebraucht. Jesus hatte einen anderen Begriff für die, die mit ihm unterwegs waren. Was war das? Jünger, genau, Jünger. Wie viel denkt ihr, kommt das Wort Christ in der Bibel vor? Christen, in den Briefen auf jeden Fall. Also gut, mal geraten. Geschichtlich, ja. Zu Christus gehören, das ist schon sehr früh. Ja, also Christ, das Wort Christ kommt dreimal vor, oder Christen, im Neuen Testament. Und das erste Mal in Apostelgeschichte 11 lesen wir das, und zwar nicht von den Christen selber, sondern von den Heiligen, haben gesagt, das sind die Christen. Genau, Ja, diesem Christ, eigentlich im Griechischen ist es so, das Christ ist das, dieses Christchen, also eigentlich die kleinen Christen, die eigentlich, ja, noch schön, weil Jesus ist so der Große und wir sind so die Kleinen dann, so die kleinen Christusse eigentlich. Das war der, deswegen haben sie ihm gesagt, das sind die Christen, die kleinen Christusse so. Und dann noch zweimal, auch in den Briefen kommt es nochmal vor, genau. Wie viel Mal kommt das Wort Jünger vor im Neuen Testament? Ich sage mal drei Zahlen, ihr dürft, das ist noch ein kleines Quiz. Also, genau, A, B oder C. 24 Mal, 132 Mal oder 264 Mal. Also wer ist für die erste Zahl, niedrigste? Niemand. Wer ist für die zweite, 132? Könnte noch stimmen, ne? Ja. 264? Ja, genau. Ist ja klar, he? Ist ja logisch. Genau. Das ist 264 Mal kommt das vor, ja, im Neuen Testament. Und Jesus hat einen Schwerpunkt, war Nachfolge, Jüngerschaft bei ihm. Das war, um das ging es ihm. Hier sehen wir das nochmal. 264 Mal, genau. Apostelgeschichte 11, 26 lesen wir das zum ersten Mal. Es ging Jesus um Nachfolge. Wir können jetzt fragen, was ist denn eigentlich ein Jünger? Was ist ein Jünger? Ein Jünger ist in erster Linie eine Person, die Jesus als Herrn, Chef, können wir auch sagen, im Deutschen, Chef, akzeptiert und etwas oder beziehungsweise alles, sehen wir nachher noch, aufgibt, um ihm nachzufolgen. Wenn wir in der Bibel Matthäus aufschlagen, Matthäus 4, Vers 19. Matthäus 4, Vers 19, da heißt es, und er spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zum Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Genau, vielleicht noch Vers 18, ich lese es noch, dass man einen Zusammenhang hat. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas, die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Da sehen wir das erste Mal, Jesus ruft diese Jünger in die Nachfolge. Und die waren Fischer von Beruf, ihr ganzes bisheriges Leben. Die kannten nichts anderes. Und jetzt verlassen diese Fischer das, was sie gekannt haben. Eigentlich alles, was sie kennen, kann man sagen. Verlassen sie und folgen einem Rabbi, einem Meister nach, wo sie nicht wissen, wohin das die Reise geht. In diesem Vertrauen. Und das ist ein Jünger. Ein Jünger ist jemand, der einem Rabbi oder einem Meister nachfolgt. Kann ich mal einen Freiwilligen haben? Mal schnell. Folg mir nach. Hey, du bist ein guter Jünger. Ganz simpel, hä? Einfach hinterhergehen. Und das war auch so bei den Jüngern, also bei, es gab ja viele Rabbis zu dieser Zeit. Wenn ein Schüler, also zu einem Rabbi, sich entschied, ihm nachzufolgen, dann ging er ihm nach und hat ihn als sein Meister akzeptiert, sein Chef, der vor ihm hergeht und er geht ihm nach. Und er gibt sein altes Leben auf, um mit diesem Meister zu sein. Und das ist, was wir hier sehen in Matthäus 4, 4 Vers 19. Also Simon, Petrus und Andreas haben alles aufgegeben, ihr altes Leben hinter sich gelassen. Folge mir nach. Wir lesen das auch in Matthäus 9, 9. Jesus hat immer wieder zur Nachfolge aufgerufen. Und Menschen sind auch zu ihm gekommen und haben gesagt, ich will dir nachfolgen, wohin du gehst. Und dann hat Jesus immer klar gemacht, wenn ihr mir nachfolgen wollt, bedeutet es, dass ihr das Alte hinter euch lassen müsst. Wir lesen die Geschichte in Markus 10, also es ist Markus 10, sie ist aber auch in Lukas 18 vom reichen Jüngling. Und der reiche Jüngling, da kam dieser junge Mann, reiche junge Mann zu Jesus und hat gesagt, was muss ich tun, um ins Himmelreich zu kommen? Das war die erste Frage. Und Jesus hat ihm geantwortet, halte die Gebote. Und er hat gesagt, ja, habe ich alles getan, von Kindsbein auf. Und dann hat Jesus gesagt, eines fehlt dir, verkaufe alles und komm und folge mir nach. Und es ist interessant, die Frage war, wie kann ich ins Reich Gottes kommen? Also das war die erste Frage. Und Jesus fordert ihn auf, ihm nachzufolgen. Das zeigt uns, nicht nur diese Begebenheit, auch andere Begebenheiten, zeigen uns, dass Nachfolge und Himmelreich, ins Himmelreich kommen. Diese Dinge kann man nicht auseinandernehmen. Deswegen ist es auch so wichtig, wenn wir jetzt zum Evangelium zurückkommen, wenn wir das Evangelium erklären und die Antwort erklären, die wir Gott geben, Buße, Taufe, dass auch Nachfolge da hineingehört. Dass wenn jemand sagt, ja, nee, also ich will zwar das neue Leben, aber ich will es Jesus nicht unbedingt nachfolgen, ich will nicht unbedingt das tun, dann zeigt das, dieser Mensch hat nicht verstanden, um was es geht. Es ist alles oder nichts. Meine Mutter hat mir, ich habe mich erst mit 20 richtig bekehrt. Ich war davor, war ich in der Drogensucht. Und ich bin mit 13, 14 bin ich eigentlich so ausgebrochen aus einem christlichen Elternhaus, im christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber dann voll in die Welt gekommen. Und so am Anfang hat meine Mutter ab und zu noch gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Blödsinn. Also man kann nicht einfach ein bisschen da sein. Ich wollte immer so ein bisschen, habe gesagt, ja, Welt auch noch, ich will beides irgendwie. Ich will mich nicht so festlegen. Und das gibt es bei Jesus nicht. Entweder alles oder gar nichts. Und da hat Jesus das ganz klar gemacht bei diesem Jüngling. Er hat gesagt, verkaufe alles und folge mir nach. Und wir sehen, dass Reichtum, und wir alle, würde ich sagen, sind reich. Wir sind reich, wenn wir uns vergleichen mit dem Rest der Welt. Reichtum kann ein Hindernis sein. Muss nicht, aber es kann ein Hindernis sein, dass wir Jesus wirklich nachfolgen. Weil wir irgendwie unser Herz an diesen Reichtum hängen. Und dieser junge Mann, wir kennen die Geschichte, er ging weg. Traurig, weil er gemerkt hat, das kostet mich zu viel, weil sein Gott war das Geld. Und da hat er eigentlich gegen das Gebot, andere Götter neben Gott zu haben, verstoßen. Sein Gott war das Geld. Und so können wir auch andere Götter haben in unserem Leben, die uns wichtiger sind, wo wir merken, hey, das will ich jetzt schon nicht aufgeben. Aber ich glaube, dass diese Frage, jeder von uns hier sollte bereit sein, wenn Gott uns das sagt, verkaufe alles und folge mir nach. Verkaufe alles und gib es den Armen. Dass wir die Bereitschaft haben, zu sagen, ja, Jesus, wenn du das mir sagst, wenn wir das von dir, klar, Jesus klar hören, dass wir das tun. Nachfolge bedeutet wirklich, alles aufzugeben, alles hinter sich zu lassen und Jesus nachzufolgen, zu fragen, Jesus, was willst du jetzt, dass ich tue? Auch im Job. Willst du, dass ich weiterhin in diesem Beruf bleibe? Ja? Diese Frage zu stellen ist wichtig. Dein altes Leben, alles, mein altes Leben hinter mir zu lassen, eigentlich alles hinter einem zu lassen. In Matthäus 16, Vers 24, sagt Jesus, wer mir nachkommen will, dann nehme sein Kreuz auf sich, verleugne sich selbst und folge mir nach. Matthäus 16, Vers 24, da sprach Jesus zu seinem Jünger, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Und auch hier sehen wir wieder diesen Zusammenhang. Erlösung und Nachfolge. Nachfolge gehört da hinein. Will ich, was Jesus will? Bin ich bereit, alles Alte hinter mir zu lassen? Will ich das? Und Jesus spricht hier vom Kreuz. Und ich habe das sicher auch schon gehört, dass manche dann sagen, ja, ich trage mein Kreuz, wenn irgendwie Krankheit oder anderes im Leben ist. Und man sagt, ja, ich trage mein Kreuz. Aber das hat eigentlich nichts mit diesem Kreuz zu tun. Das Kreuz, das Jesus getragen hat, hat ihn zu Tode gebracht. Und das Kreuz, das wir tragen, bringt unser Ich, unser Selbst auch zum Tod. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, sagt Jesus, bleibt es alleine. Wenn es nicht umstirbt, er sagt, wenn es nicht in die Erde fällt, umstirbt. Und jeder, der im Garten was pflanzt, der kennt das. Man muss das Weizen, man muss das Korn oder den Samen in die Erde bringen, damit was entstehen kann daraus. Das heißt, man muss es sozusagen dem Tod preisgeben, also diesem ja, ins Erdreich vergraben und dann mit Wasser und Sonne darauf warten, dass da eine Pflanze entsteht und dass Frucht entstehen kann. Genau. Also eine Person, Jesus als Chef akzeptiert, die alles aufgibt, um ihm nachzufolgen. Dann ist ein Jünger auch eine Person, die Gebote von Jesus tut. Die Gebote von Jesus. Was sind die Gebote von Jesus? Gibt's ja viele, natürlich, wir könnten jetzt viele sagen. Genau, liebe deinen Nächsten. So ein Gebot, ja? Das gehört dazu. Genau. Liebe deinen Nächsten ist diesem Gebot. Genau, ja. Das fasst alles Mose und die Propheten. Genau. Kann man in einem so zusammenfassen. Genau, wenn man das einhält, dann hält man auch die anderen an. Dann belüge ich auch meinen Nachbarn nicht, dann will ich auch mich bestehlen. Oder es ist alles da drin. Aber das ist ein Gebot von Jesus. Aber es gibt noch andere Dinge, die Jesus geboten hat. Zum Beispiel Matthäus 10 hat seinen Jüngern auch ein Gebot gegeben. Er hat gesagt, geht hin und verkündigt das Evangelium. Heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus, weckt die Toten auf. Ist auch ein Gebot. Das, was wir gelesen haben, Matthäus 28, kommen wir auch noch dazu. Mache zu Jüngern. Das gehört genauso dazu. Ein Jünger hält auch dieses Gebot. Und wenn wir das so hören, kann überfordernd sein, nicht? Also mir geht's so. Ich weiß nicht, wer ist überfordert? Ja, ich auch. Wenn man das so hört, dann denkt man, Herr Mai, ui, das kann ich doch nicht. Aber mit Jesus Hilfe, mit seiner Hilfe, mit ihm, wenn wir ihm nachfolgen, dann können wir das. Aber ein Jünger ist jemand, der das tut, der diese Gebote hält, der Jesus nachfolgt, der auch das Evangelium verkündigt. Und dann ein Jünger, hier haben wir den Vers nochmal, Matthäus 28. Ein Jünger ist ein Lehrling, der von Jesus als seinem Meister lernt. Das Wort Jünger im Neuen Testament, Mathetes, oder so irgendwie, das heißt eigentlich nichts anderes als ein Lehrling. Ein Lehrling zu sein. Ich brauche nochmal einen Freiwilligen. Wer möchte Mediengestalter werden? Das war mein erster Beruf. Ich habe Mediengestalter gelernt. Wer möchte das? Thomas, willst du Mediengestalter lernen? Kommst du zu mir in die Lehre? Ihr habt das ja auch in Deutschland, solche Lehren, da kann man so eine Ausbildung machen. Genau. Da habe ich einen Stuhl, das ist sehr gut. Ja, du kommst jetzt zu mir in die Lehre da, in diese Firma. Ja, hallo, freut mich. Ja, hallo. Ja, dass du hier die Lehre machen willst. Die Lehre geht 4 Jahre. Über 4 Jahre. Ich habe hier sozusagen die Bibel für den Mediengestalter. Da steht eigentlich alles drin, was du wissen musst. Ja, alles über die Computerprogramme, es steht alles darüber, über CTP, also auch wie man die ganzen Platten, Belichtung und so weiter, auch mit dem Digitaldruck, wie Offsetdruck und so weiter. Da steht alles drin. Kannst du alles nachlesen? Jetzt hast du 4 Jahre Zeit, du kommst morgens, du kannst fließende 8 Uhr, ja, bei uns waren die fließen, also du kannst einstempeln morgens, bist 8 Stunden hier, kommst du zwischen 8 und 9 vielleicht und gehst dann zwischen 6 und 7 abends wieder wie das dann deine 8 Stunden, deine 8 Stunden erfüllst, ja. Und Mittagspause kannst du 1 Stunde machen, kannst auch zwischendrin mal einen Kaffee holen, mal eine Pause einlegen, einfach immer ausstempeln, nicht vergessen, das ist wichtig. Und da nimmst du dieses Buch, das kannst du hier setzen, du kannst auch gerne was anstreichen, wenn du möchtest, hier hast du Stifte, kannst du nehmen, kannst du wichtige Dinge, kannst du dir umkreisen, kannst dir Notizen machen. Es hat auch noch, du hast auch noch mit andere Lehrlinge, die sind schon weiter als du, die kannst du auch fragen, wenn was unklar ist. Und ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg, ja? Okay, gut, das setze ich mal. Dann, gut, ja, fängt mal an, ja. Ah, die Stifte brauchst du auch, die hast du nicht vergessen. Ne? So, genau. So, erste Jahr ist um, nach einem Jahr komme ich, ja, so. Wie war das erste Jahr für dich? Hast du was gelernt? Ja, die ersten 5 Seiten habe ich. Ja, 5 Seiten, musst du noch ein bisschen, ne, Gas geben, hast du noch 3 Jahre. Aber das kriegen wir hin, ja? Okay. Dann mach weiter. So, das ist gut, ja? Viel Erfolg. Okay. So, jetzt 3 Jahre sind um. So, bist du schon weitergekommen mit deinem Buch? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Bist du schon fast durch, hä? Ja, auch schon durch, ja. Kannst du nochmal von vorne anfangen? Jetzt hast du noch ein Jahr, oder? Nimmst du nochmal Zeit? Liest du die wichtigen Sachen, die du vielleicht auch angestrichen hast? Okay, ja? Also, super. Okay. So, 4 Jahre sind um. So, schön, 4 Jahre, hä? Das war eine super Zeit, hä? Hast du viel gelesen, viel gelernt? So, ist jetzt so, ich möchte mal Urlaub machen und ich gehe jetzt für 5 Wochen auf die Bahamas, machen wir ein bisschen Urlaub, legen wir mal die Füße hoch. Geht ihr jetzt wieder? Jetzt ist Corona vorbei, wir können endlich wieder reisen, alles ist schön. Genau, du schmeißt den Laden hier. Du wirst mit dem Kunden Kontakt aufnehmen, die möchten ein Redesign machen von all den Logos, von den Grafiken in der Firma. Die möchten eine Broschüre, ein Magazin dann über die Firma. Die möchten aber auch einen Werbefilm machen. Da kannst du dann Kontakt mit der anderen Firma aufnehmen, die diese Filme macht. Und dann die Webseite solltest du dir auch noch anschauen. Ich weiß natürlich, hast du nicht so viel Webdesign gehabt, aber trotzdem, du weißt, wie es funktioniert. Du kannst dich mit dem zusammensetzen, der dich auskennt und ihn ein bisschen beraten, auch wie diese Dinge machen soll. Und dann hoffe ich, dass du diese 5 Wochen gut investierst und dass du dieses Redesign fertig hast bis dann, dass wir dann ein fertiges Magazin haben, gedruckt und so, und auch die Visitenkarten und alles, was dazugehört, das kriegst du hin. Die Programme hast du ja gelesen über die Programme, wie die funktionieren. Das sind die Programme, da hast du Photoshop, da hast du Illustrator, da hast du InDesign, die funktionieren so zusammen und so. Du weißt das ja, kennst alles. He? Super, wünsche ich dir viel Erfolg und Spaß. He? Dann sehen wir uns in 5 Wochen. Und viel. Okay. Die Firma ist pleite, hat er gesagt. Nach 5 Wochen. Denkt ihr, er würde das meistern? Ich denke es nicht. Nee. Keine Lehre funktioniert so. Keine Lehre funktioniert so. Eine Lehre ist nicht nur Theorie, sondern ist Praxis. Wir müssen Praxis irgendwas machen, der muss mal einen Computer setzen, der muss das Programm mal öffnen, der muss mal schauen, wie funktioniert es, wenn ich Bilder bearbeite und so weiter, Lichter, Tiefen und so, all das Zeugs muss er verstehen und mal gemacht haben. Er kann nicht nur darüber lesen und dann denken, jetzt verstehe ich, wie das geht in meinem Kopf, aber ich habe es nie gemacht. Und das ist mit jeder Ausbildung so, ob ich Automechaniker oder Bäcker oder was auch immer lerne. Ich muss Praxis haben. Es reicht mir nicht nur, wenn es Theorie ist. Aber da ist ja auch ein Meister in der Firma. Und der führt mich Schritt für Schritt durch die ganzen Prozesse. Steht, macht mal was vor, dann macht man es selber, er schaut zu, dann korrigiert er vielleicht mal, oh nee, das muss ein bisschen anders machen, so und so. Aber es ist Praxis. Bei Jesus war es genau gleich. Jesus war unterwegs 3 Jahre mit seinen Jüngern. Er hat Kranke geheilt, die Hände aufgelegt, die haben gesehen, wie er das macht. Ah, so macht er das. Wie er mit den Leuten gesprochen hat. Die haben ihn miterlebt. Live. Das Ziel bei Jesus war so zu werden wie der Meister. In Johannes, Evangelium, Lukas 6, Vers 40. Lukas 6, Vers 40, da heißt es, sagt Jesus, der Jünger ist nicht über seinem Meister, jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie der Meister. Das ist mega, nicht? Wunderbar. Wir sollen werden wie Jesus. Er möchte uns dahin bringen, dass wir wie Jesus sind. Ja, dass wir natürlich, dass die Leute uns sehen und sagen, hey, das sind kleine Christusse. Die sind ihr Meister ähnlich. Die sind wie ihr Meister geworden. Und das ist das Ziel eines Jüngers, zu werden wie der Meister. In Johannes 14,12 heißt es auch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Was sind die Zeichen, oder was ist das, was bei einem Jünger sichtbar wird? Markus 16, Vers 17, lesen wir das. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohlbefinden. Sind diese Zeichen bei dir sichtbar? Das ist eine wichtige Frage. Weil das ist das, was Jesus tun möchte. Er möchte, dass diese Dinge uns folgen. Nicht, dass wir diese Dinge suchen. Wir haben in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, ganz viele solche Sachen erlebt. Wir haben wirklich Sachen, die ich vorher nie erlebt habe. Seit ich angefangen habe, das so zu leben und auch so zu beten, wie Jesus das getan hat und wie seine Jünger das getan haben, erlebe ich wirklich, wie Gott wirkt. Nicht immer, aber immer öfters. Ich habe mit einem Mann gebetet, ich und meine Frau, wir beten, plötzlich fängt er an, sich zu krümmen, fängt an zu husten, fängt an zu kotzen, also nicht gekotzt, aber wie, als würde er kotzen. Dann habe ich gemerkt, da ist ein Dämon, der manifestiert. Früher hätte ich nicht gewusst, was ich machen soll. Aber seit ich verstanden habe, dass wir dieselbe Autorität haben in Jesus und dass wir das tun sollen, dass das auch dazu gehört, kann ich das tun? Im Namen Jesu habe ich geboten. Ich habe gesagt, im Namen Jesu, du gehst jetzt raus, du hast kein Anrecht. Im Namen Jesu, du verlässt jetzt diese Person. Und das ging eine Zeit lang, 15 Minuten habe ich so geboten und gebetet. Also geboten wirklich, nicht nur eben gebetet. Früher hätte ich gesagt, Herr Jesus, mach doch bitte, dass der frei wird. Weil ich das nie erlebt, so erlebt habe. Und plötzlich wurde der ruhig. Und wir haben Gott gelobt. Und ihn angebetet zusammen. Und danach hat er mir erzählt, er hat jahrelang Depressionen gehabt. Seit diesem Zeitpunkt ist er frei. Nimm sie nicht mehr zurückgekommen, das ist jetzt 2 Monate zurück. Es muss nicht immer dämonisch sein, Depression, das will ich damit nicht sagen. Aber ich will damit sagen, dass wir diesen Auftrag haben. Wir haben diesen Auftrag und die geistliche Welt ist eine reale Welt. Sie ist so real, wie ich hier stehe. Ich war jetzt in Afrika 2 Wochen. Wer von euch war schon mal in Afrika? Wart ihr auf Urlaub oder wart ihr auf Missionsreise oder so? Urlaub. Wir waren jetzt 2 Wochen unterwegs da, von einem Bischof oder Prediger wurden wir eingeladen. Und wir waren an verschiedenen Orten, wo es noch keine, sagen wir, Jünger gab oder Leute, die jetzt wirklich neu, also nicht viele zumindest, da waren 2, 3 Leute, die schon mal dahin gingen vor ein paar Monaten. Die haben das Evangelium gepredigt und wir kamen dann auch an diese Orte. Und wir haben wirklich erlebt, als wir das Evangelium gepredigt haben, dann sich die Menschen bekehrt. Die haben Buße getan, die wollten sich gleich taufen lassen. 80 Leute an einem Ort. Das habe ich so was noch nie erlebt hier, aber die waren so offen, so empfänglich. Und dann haben wir auch erlebt, wirklich wie also bei einigen Personen Dämonen ausgefahren sind und einige Personen, die wirklich krank waren, die geheilt wurden. Und da merkst du, diese geistliche Welt ist sowas von real. Bei denen natürlich noch viel, viel mehr als für uns, weil die gehen, die kennen das, die gehen zu Hexendoktoren, wenn sie krank sind, und die erleben auch was. Aber das Problem ist die Retourkutsche. Die erleben dann, die gehen zum Beispiel, weil sie keine Kinder kriegen können, gehen sie zum Hexendoktor, der macht dann irgendeine Zauberei, kriegen sie ein Kind, aber das Kind hat epileptische Anfälle. Hat Epilepsie. Und da sehen wir, das ist das Werk des Teufels, ganz klar. Klar, er wirkt auch, aber eben nicht zum Guten. Es wird dann eben schlecht. Das Ganze. Und da hat so viele gehabt, die wirklich Befreiung erlebt haben. Gerade weil sie eben mit diesen Hexendoktoren, weil sie zu denen gehen und von denen ja, diese Zauberei in Anspruch genommen haben, wo sie selber dämonisiert wurden durch diese Sache. Wir waren an einem Ort, da kamen wir am Morgen hin und er hat gesagt, gerade in dieser Nacht hat ein Mann seine Frau mit der Machete niedergemetzelt. Und sie denken auch, der Grund ist auch, weil sie keine Kinder kriegen konnte und weil diese Hexendoktor oder so in diesem Dorf den wahrscheinlich irgendwie unter einen Bann oder unter so eine, ja, gebracht hat. Und solche Sachen erleben die tagtäglich. Und ich erlebe das jetzt hier auch. Ich habe einige Sachen erlebt hier, die habe ich vorher nie erlebt, wo ich sehe, hey, das ist auch bei uns so. Und da haben wir einen Auftrag, auch aneinander. Wir haben einen Auftrag, für Kranke zu beten. Und nicht einfach nur zu beten, Herr Jesus, mach doch, dass er gesund wird, sondern im Namen von Jesus gebieten wir der Krankheit, die muss jetzt diesen Körper verlassen. Das Ergebnis ist nicht unsere Sache. Ich habe für viele gebetet, die sind nicht geheilt geworden. Es geht nicht um das. Aber es geht darum, dass wir diesen Auftrag wahrnehmen. Und dann wird unser Glaube wachsen. Wir sehen bei den Jüngern, die konnten auch nicht alles tun. Die Jünger wollten einen Jungen heilen, der ist da, sieht aus wie Epilepsie oder sowas, der ist da von einem Ort zum anderen, hat sich ins Feuer geworfen und ins Wasser und so. Konnten die nicht heilen. Und dann kamen sie zu Jesus und haben gesagt, deine Jünger können es nicht. Und was hat Jesus gesagt? Genau. Aber er spricht nicht, wenn man den Kontext liest, nicht von dieser Art von Krankheit, sondern er sagt ihnen, ihr kleingläubiges Geschlecht, er sagt, diese Art, da spricht er vom Glauben. Unser Glaube muss auch wachsen. Aber das ist wie mit der Lehre, wenn wir das nicht tun, wenn wir es nicht praktizieren, dann wachsen wir auch darin nicht. Und dann die Frucht des Geistes. Das ist nicht so, dass ich mich jetzt anstrengen muss, um freundlich zu sein. Ah, ich streng mich jetzt mega an, dass ich diese Liebe... Ah, jetzt sehe ich das erste Mal, da oben ist der Bildschirm. Das ist wirklich gut. Da, Liebe, Freude, Friede, Langmut. Da bin ich immer da. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Güte, Treue, Sanftmut. All diese Dinge, die muss ich nicht. Ich habe noch nie einen Apfelbaum gesehen, der da steht und... Jetzt ist er Apfel raus. Und dann kommt der Apfel raus. Aber das kommt raus, weil es ein Apfelbaum ist, ganz klar. Oder? Und diese Früchte möchte Gott auch in uns wirken. Diese Frucht des Geistes möchte er auch in uns wirken. Und das ist ein Wachstum. Ein Wachstumsprozess. Wir werden nicht von jetzt auf gleich all das haben und erleben. Aber es ist etwas, was wir lernen müssen, wo wir unterwegs sind, wo wir in Praxis brauchen. Praxis. Mutig und fähig zu sein, kommt nicht einfach so. Vielleicht habt ihr auch schon daran gedacht, dass ihr vielleicht einfach mehr Salbung braucht. Vielleicht braucht ihr die Salbung der Heilung. Vielleicht braucht ihr die Salbung der Evangelisation oder der Salbung. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon daran gedacht habt. Meine Frau ist eine gute Köchin. Wirklich. Sie ist wirklich eine gute Köchin. Das sage ich nicht nur, weil es meine Frau ist. Sie kocht wirklich sehr gut. Und ich habe mich immer gefragt, wie macht sie das? Wie kriegt sie dieses Essen so gut hin? Und eines Morgens habe ich sie erwischt. Stand ich da und habe sie gesehen in der Küche. Betete sie. Jetzt Herr, schenk mir diese Salbung, damit ich dieses Essen kochen kann. Und dann, wumm, und dann fing sie an zu kochen. Und am Mittag wusste ich, warum das Essen so gut schmeckt. Ganz klar. Denkt ihr, hat die das so? Macht sie das so? Nein, ganz klar nicht. Sie hat das von ihrer Mutter gelernt. Jahrelange Erfahrung. Immer wieder mal ausprobiert. Auch Fehler gemacht. Auch Dinge nicht so gut gekocht. Und dann gemerkt, oh, man muss es vielleicht anders machen. Die Bibel sagt uns, dass wir die Salbung haben. Wir haben die Salbung. Anfang ist schwer, aber wir dürfen auch darauf vertrauen, dass Gott uns hilft, auch in dieser, als Jünger zu sein. Dass wir darin wachsen können, dass wir eben mutiger werden, dass wir, ja, darin wachsen, im Glauben wachsen. Und wo können wir das? Wir können das im Alltag, mit den Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Da können wir lernen, zum Beispiel das Evangelium jemandem zu erklären, mal. Wo wir merken, hey, da ist jemand offen. Dass wir nicht denken, ich muss ihn jetzt hier in die Gemeinde bringen. Das ist ein Ort der Heiligen. Wir sollen ihm das Evangelium erklären, wir sollen ihn zu einem Jünger machen, indem wir ihm das Evangelium erklären. Das ist die Aufgabe von jedem Einzelnen von uns. Wenn ich jemanden kennenlerne, muss ich ihn nicht zum Pastor oder zu irgendjemandem bringen, der jetzt eine super Gabe hat, sondern dann darf ich das machen. Und das ist halt etwas, was Zeit braucht. Das habe ich auch angefangen. Ich frage manchmal, wenn ich merke, jemand ist offen, frage ich, hey, kennst du eigentlich das Evangelium? Und manche sagen, ja, ich kenne es. Und dann frage ich, ja, was verstehst du darunter? Und manche sagen, dann, ich kenne es nicht. Und dann biete ich ihnen an und sage, hey, darf ich dir das Evangelium mal erklären? Hast du Zeit? Hast du 40 Minuten Zeit? Gehen wir einen Kaffee trinken zusammen? Kann ich das Evangelium mal erklären? Und dann setze ich mich hin und erkläre das Evangelium. Und nehme diese Zeit. Das ist nicht eine schnelle Sache. Das ist etwas, wo wir Zeit brauchen. Eben auch über das Thema Sünde und so zu sprechen und diese Dinge zu erklären. Warum sind die so? Aber das dürfen wir lernen. Und natürlich machen wir Fehler. Natürlich sagen wir Dinge manchmal vielleicht nicht so, wie wir sie hätten sagen wollen. Oder im Nachhinein denken wir, vielleicht hätte ich es anders gesagt. Aber wenn wir es nicht machen, lernen wir es nicht. Wir waren, als wir in Tansania waren, das waren 80 Leute, die wollten sich taufen lassen. Und wenn man alleine 80 Leute tauft, dann dauert es auch ein bisschen. Und wir wollten aber ihnen dieses Jüngerschaftsprinzip gleich mit auf den Weg geben. Also haben wir gesagt, die getauft sind, die werden gleich die nächsten taufen. Dann war ich noch dabei, stand noch daneben, kurz gesagt, wie man es machen kann und so. Dann haben sie es gemacht und dann habe ich sie dann gelassen und habe weiter mit jemand anderem getauft. Und die haben da selber das gemacht. Und das ist dann Jüngerschaft. Die lernen dann das auch zu tun. Und das kann jeder machen. Jeder hat eine Badewanne zu Hause, jeder hat ein Wohnzimmer zu Hause, jeder hat einen Kaffeekocher wahrscheinlich zu Hause und kann Kaffee machen und Leute einladen zu sich und ihnen das Evangelium erklären. Oder auch zu jemandem hingehen. Und dann ist ein Jünger eine Person, die andere zu Jüngern macht. Das haben wir schon ein bisschen angeschnitten. Die Frucht. Was ist die Frucht eines Apfelbaums? Ja. Dass ein neuer Apfelbaum entsteht. Amen. Nicht der Apfel. Der Apfel ist die Frucht. Sondern dass ein neuer Apfelbaum entsteht, der wiederum Frucht bringt. Und die Frucht eines Jüngers ist ein anderer Jünger, der wiederum auch Jünger bringt. Wenn wir das rechnerisch machen würden, nehmen wir mal an, jeder von uns hier drin würde in zwei Jahre können, sagen, ist eigentlich keine lange Zeit, in zwei Jahren nur eine Person, das muss gar nicht die große Masse sein, eine Person finden, die eine Person des Friedens ist, die offen ist und dieses Evangelium hören möchte und sich Zeit nimmt, dieser Person das Evangelium zu erklären und die nachher an die Hand zu nehmen und sie zu einem Jünger zu machen. Nur eine Person. Sind wir 20 Personen? Ja. Sagen wir mal, es wären 20 Personen, können wir die Rechnung machen, in sechs Jahren hätten wir 160 Jünger, wenn die dann das auch machen, was wir ihnen gezeigt haben. Das ist eigentlich krass. Klar, wir wissen, dass es nicht so immer funktioniert. Aber rein mal das zu überlegen, eigentlich, es geht ja nur um eine Person. Es muss gar nicht die große Masse sein. Wir dürfen das jetzt auch erleben. Wir dürfen erleben, wie eine Person wirklich ja, von einem Suchenden zum Jünger, der Jesus jetzt nachfolgt und Vollgas gibt, werden darf. Und das ist mega schön, das zu sehen. So, wow. Und es gibt Menschen, die sind offen. Jesus hat seine Jünger ausgesandt und hat gesagt, hey, schaut nach der Person des Friedens. Lukas 10. Es gibt Personen des Friedens. Aber wenn ihr merkt, hey, die will gar nichts wissen, dann geht zur nächsten Person. Zur nächsten Person. Zur nächsten Person. Das ist ja nicht unsere Sache. Wenn jemand nicht offen ist, dann können wir mit Überredungsworte, können wir den nicht offen machen. Es ist der Heilige Geist, der das Herz öffnet. Aber wir haben den Auftrag, andere zu Jünger zu machen. Und dann so bleiben wir dran. Dann schütteln wir den Staub von den Füßen und gehen weiter. Das heißt nicht, dass sie sich nicht nie bekehrt. Es kann sein, dass sie sich irgendwann bekehrt. Aber es ist vielleicht nicht jetzt der Zeitpunkt. Ich möchte eine kleine Illustration noch machen zum Schluss. Jens, kannst du mal? Okay. Du bist ein Jünger von Jesus und du hast die Aufgabe, andere zu Jünger zu machen. Und Jesus, wir wissen, Jesus hat gesagt, ich komm wieder und er kommt bald wieder. Er ist bald wieder hier. Und du gehst jetzt durch die Reihen. Ihr müsst nicht aufstehen, ihr könnt einfach vielleicht eure Hände so hochhalten, damit, weil manche können nicht so gut aufstehen. Einfach Hände hochhalten, wenn ihr euch berührt an der Schulter, dann seid ihr ein Jünger und dann haltet ihr die Hände hoch und ich sage dann, wenn Jesus wieder zurückkommt, dann, sage ich Stopp und dann bist du auch fertig. Ja? Okay. Ich lass mich jetzt rennen. Okay, warte noch, nicht. Mach dann mal schnell einen kleinen Timer, brauchen wir. So. Ich fang schon mal an. Nein, warte. Wenn du nicht so schnell bist. Nein, Moment. Okay, komm noch mal her. Also, gut, Timer, gut. Okay. Sekunden gibst du mir. Ja, mal schauen. 10 Sekunden oder sonst. Vielleicht auch weniger, je nachdem. Also Achtung. Fertig, los. Mach Jünger. Schnell. Jesus kommt bald zurück. Schnell. Nein, schnell. Ah, Jesus ist zurück. Ah, hast du leider nicht geschafft. Hä? Die hintere Reihe, die sind leider... Das ist Pech, oder? Gut, jetzt machen wir es mal anders. Jetzt machen wir so. Jeder... Der du berührst, du musst halt die alten Jüngeren aussuchen, der ein bisschen schneller ist. Okay. Jeder, den du berührst, der macht dasselbe. Das ist in der Gemeinde nicht so leicht. Genau, ja. Der. Jeder, den du berührst, der macht dasselbe wie du. Okay? Könnt ihr eure Masken schön aufsetzen? Genau. Und dann berührt dir jemand anders und so. Jeder macht dasselbe, okay? Gleiche Übung. Moment. Ja, wenn wir schnell seine Maske rausnehmen. Time is money. Ja. Ich weiß ja, wie er schnell läuft. Aha. Ja, schließlich, dass alle dabei sind, oder? Also. Achtung. Fertig. Los, Jünger machen. So, schnell, Jünger machen. Jünger machen. Ah, schnell. Ja, wunderbar. Oh. Okay, Jesus ist zurück. Okay, gut. Ja. 2 Sekunden geben wir noch. Okay, alle geschafft, alle drin. Schön. Wunderbar. Ich glaube, ihr habt verstanden, was das Prinzip ist. Wenn jeder mitmacht, geht das viel schneller. Und das ist das, was Jesus möchte. Das ist nicht die speziellen Leute, die Prediger und Missionare und so, sondern jeder ist ein Jünger und jeder darf und kann Jünger machen. Und um das geht es, dass Jesus uns gebrauchen möchte und wir darin wachsen dürfen. Ja, ich möchte noch beten zum Schluss und vielleicht auch das Angebot geben, dass ganz am Schluss, wenn es alles fertig ist, wenn jemand jetzt in seinem Herzen auch spürt, dass er vielleicht noch gar nicht an diesem Punkt ist, dann die Gelegenheit geben, vielleicht hier für ein Gespräch, auch Gebet, wenn da noch was ist, wo man merkt, hey, da möchte ich auch hineinkommen. Ja, können wir es so machen. Also die können den Rest zum Kaffee gehen und die möchten, kann man hier. Also gibt kein Kaffee, okay. Ah, stimmt, ja, wir vergessen. Genau. Ja. Genau. Soll ich gleich anschließen? Ja, gut, okay. Ja, Vater, ich danke dir für das, was du uns in deinem Wort sagst und dass du uns als Jünger haben möchtest, dass du uns dir ähnlich machen möchtest, dass du möchtest, dass wir wie du werden und dass wir das tun, was du getan hast, dass wir Licht und Salz auf dieser Erde sind und dass wir andere zu Jüngern machen können und dürfen. Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir für diesen Auftrag, der mega groß ist und der uns wahrscheinlich auch überfordert. Aber Jesus, ich weiß, du hast gesagt in Matthäus 28, ich werde bei euch sein bis an der Weltende, bis dieses Zeitalter vollendet ist. Und dafür danke ich dir, du bist bei uns und du wirst uns helfen. Es ist deine Kraft und deine Macht, die uns hilft, Jünger zu machen und die uns hilft, in dem zu wachsen. Ich danke dir, dass du jedem Einzelnen von uns hilfst. Und ja, Herr, ich danke dir auch für diese Gemeinde. Und so möchte ich euch segnen, im Namen des Vaters möchte ich euch segnen, mit der Kraft des Heiligen Geistes, ja, mit einem Herz, das Jesus nachfolgen möchte, auch für die kommende Woche, dass ihr Ohren habt, wie ein Jünger hört, dass ihr hört, was Jesus euch sagt und dass ihr das tun könnt, dass ihr das in die Praxis umsetzen könnt, dass ihr erleben dürft, wie er euch gebrauchen will und wie er euch zum Segen machen will in der nächsten Woche. Und so segne ich euch mit diesem Segen des Vaters, mit diesem Segen von unserem Gott des Friedens und der Gnade, dass er euch stärkt, dass er euch füllt mit seinem Geist, dass er euch ausrüstet, dass er euch festigt und dass ihr dieses sein Werk tun könnt, auch in der kommenden Woche. Und Licht und Salz seid, Botschafter an seiner Stelle. So segne ich euch im Namen Jesu. Amen.